Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und willkommen zum Hörspiel am Dienstag. Heute bringen wir ein Stück der 1962 geborenen und in Berlin lebenden Autorin Simone Schneider, das von Stefan Hart in Szene gesetzt wurde. Das Hörspiel Alex wurde von der Akademie der Künste zum Hörspiel des Monats Dezember 1995 gewählt. Alex. Text Simone Schneider. Komposition und Regie Stefan Hart. Anita waves while Alex enters the underground. Train doors close automatically. Red light and acoustic warning signal announce the departure. Guillotine doors cut through their stare eyes, coloring. He sees green, the signal for the train. The train leaves and Alex smiles. Face behind glass. Benita disappears. Benita remains on the platform. Obligatory greetings from the family cars with messages of success. New cupboard, new couch, new TV. She passes the mail onto the municipal waste disposal. And in a lift, she drops down deeper into the underground station, listening to the wheels of a transport machine setting everything into motion, every single blood corpuscle in the colossal circulation. Soulless emergency lighting shines on silent figures above tile plateaus, through lifts, escalators, stairs, passages rising and falling like concentrated capillary vessels. She sees people only as blood corpuscles, circulating erythrocytes and leukocytes, pathogens, parasites. A meter high display produces a new electronically controlled image every minute, 1805, 1806, 1807. The Transport Association's advertised for the extension of Alex, a chain of lights, links, the planned route in a circle, just like on a map. The face of the town grows a network of lines, intersections with canvas connections. Benita drifts across the platform. A train shoots out of the tunnel like the owl out of the night. Hungrily, cars open wide their mouths, incessantly ready to be fed. Benita enters. Benita winkt, während Alex die U-Bahn besteigt. Türen schließen automatisch. Rotlicht und akustisches Alarmsignal kündigen die Abfahrt an. Benita winkt, während Alex die U-Bahn besteigt. Türen schließen automatisch. Rotlicht und akustisches Alarmsignal kündigen die Abfahrt an. Wie ein Fallbeil zerteilen Türen ihren Blick. Ihre Augen färben sich. Er sieht grün, das Zeichen für den Zug. Der Zug fährt an und Alex lächelt. Ein Gesicht hinter Glas. Benita winkt, während Alex die U-Bahn steigt. Auf dem Bahnsteig zurück. Türen schließen automatisch. Obligatorische Grüße. Rotlicht und akustisches Alarmsignal kündigen die Abfahrt an. Neues Fernsehgerät. Wie ein Fallbeil zerteilen Türen ihren Blick. Stadtreinigung. Mit einem Lift lässt sie sich ihre Augen färben sich. S-Bahnhof. Sie hört das Räderwerk. Er sieht grün, das Zeichen für den Zug. Alles in Bewegung setzt. Der Zug fährt an und Alex lächelt. Ein Gesicht hinter Glas. Da verschwindet Benita. Benita bleibt auf dem Bahnsteig zurück. Von der Familie obligatorische Grüße. Karten mit Erfolgsbericht. Neuer Schrank, neue Sitzecke, neues Fernsehgerät. Sie übergibt die Post der Stadtreinigung. Mit einem Lift lässt sie sich tiefer fallen in den U- und S-Bahnhof. Sie hört das Räderwerk, eine Verkehrsmaschine, die alles in Bewegung setzt. Compartment doors spring open and force those waiting into troop formations. Jeder einzelne Blutkörper im kolossalen Kreislauf. Seelenlose Notbeleuchtung scheint auf Schweigende. Über verkachelte Plateaus durch Aufzüge, Rolltreppen, Treppen. Ihr jeder einzelne Blutkörper im kolossalen Kreislauf. Jeder einzelne Blutkörper. Seelenlose Notbeleuchtung scheint auf Schweigende. Im kolossalen Kreislauf seelenlose Notbeleuchtung. Über verkachelte Plateaus durch Aufzüge, Rolltreppen, Treppen. Scheint auf. Schweigende über verkachelte Plateaus. Abfallende Passagen, wie Kapillargefäße verkettet. Durch Aufzüge, Rolltreppen, Treppen, ansteigende, abfallende Passagen, sieht sie wie Kapillargefäße verkettet, in Bahn zirkulieren. Sieht sie Menschen, Erythrozyten und Leukozyten, nur als Erreger, Blutkörper in Bahnen zirkulieren, Erythrozyten und Leukozyten, eine meterhohe Schautafel parasitiert, elektronisch gesteuert, minütlich, eine meterhohe Schautafel produziert, elektronisch gesteuert, minütlich ein neues Bild. 1805, 1806, 1807. 1805, 1806, 1807. 1805, 1806, 1807. Menschen der Lehre inmitten eines toten Lebens, immer noch geschäftig. Benita steigt ins Abteil. Ein Kadaver de plus sur la chaîne de la mort. Напоминая больше падель на ленточном auf dem Transportband des Todes. Jedes Glied dieser Kette ansagt und allerorts die Zeichen der Mobilmachung. Ein Kadaver mehr auf dem Transportband des Todes. Chaque maillon de cette chaîne en cercueil et partout les signes de la mobilisation. Ein Kadaver mehr auf dem Transportband des Todes. Jedes Glied dieser Kette ein Sarg und allerorts die Zeichen der Mobilmachung. Compartment doors spring open and force those waiting into troop formations. Und allerorts die Zeichen der Mobilmachung. Abteiltüren springen auf und zwingen Wartende zur Formation in Truppen. Jean du vide, au milieu de la vie morte, toujours aussi affairé. C'est le dimanche de la vie. Il se glisse sous les couvertures quand vient la nuit, s'étire sous des tables, des canapés. Le matin, ils sortent dans des rues, alignent les tâches l'une derrière l'autre. Treten sie auf Straßen, se consacrent à ce qu'excite la vie. Pour que surtout il n'y ait pas de temps mort. Mais les nuits demeurent réservées à un deuil indéfini. Et la vie se passe comme so ça. Das Leben. On tue des jours vides de sens. They crawl under beds when it gets dark, stretch themselves out under tables and sofas. In the morning they step onto streets, lining up task upon task, giving themselves up to doing life only to fill in the gaps of the day. But the nights remain reserved for undefined sadness, thus life slips by. Days are senselessly executed. Люди пустоты. Gens du vide. Среди мертвых людей. Все еще хлопотливо заползают они под полки. Menschen der Lehre. Inmitten eines toten Lebens immer noch geschäftig. Sie kriechen unter Betten, wenn's dunkel wird. Strecken sich unter Tischen und Sofas aus. Am Morgen treten sie auf Straßen, rein Aufgabe an Aufgabe, ergeben sich der Lebenserledigung, nur dass sich Tageslücken füllen. Aber die Nächte bleiben unbestimmter Trauer reserviert. So vergeht das Leben. Sinnlos werden Tage hingerichtet. Wonder why people put children in garbage bags and then throw them out of windows. The sun laughs about and the moon takes all the color of blood. Und da wundert man sich, dass Menschen Kinder in Mülltüten aus Fenstern werfen, die Sonne darüber lacht und der Mond die Farbe des Blutes annimmt. And you really wonder why people put children in garbage bags and throw them out of windows. The sun laughs about it and the moon takes on the color of, and the moon takes on the color of. Transport associations advertise for the extension of Alex, a chain of lights, links, the planned route in a circle just like on a map. The face of the town grows a network of lines, intersections with cancerous connections. Vereinigte Verkehrsbetriebe werben für Erweiterung am Alex. Gleich einer Lichterkette knüpfen sich Leuchtpunkte zu der geplanten Strecke in Ringform. Wie auf einer Landkarte wächst das Gesicht der Stadt, ein Netz von Linien, Schnittstellen mit wuchernden Verbindungen. Benita drifts across the platform. A train shoots out of the tunnel like the owl out of the night. Hungrily, cars open wide their mouths, incessantly waiting to be fed. Benita enters the compartment. Benita lässt sich über die Bahnsteige treiben. Ein Zug schießt aus dem Tunnel, wie die Eule aus der Nacht. Hungrig. Sperren ihre Eule auf. fortdauernd sperren Wagen ihre Mäuler auf. Fütterung. Fortdauernd wartend. Benita steigt ins Abteil. Benita steigt ins Abteil. Wartend. Benita steigt ins Abteil. Un cadavre de plus sur la chaîne de la mort. Напоминая больше падаль на ленточном конвейере смерти. Between closing doors, Benita jumps out of the train and stares at the edge of a platform, weighing up the possibility of throwing herself into the gray bedding of the rails, just as you carelessly throw back a shoe into the bargain box. She hangs her head over the edge of the platform. Her neck grows. She lays her ear on the rail. Between the rails lies the usual rubbish, fruit juice cartons, diaphragms, condoms. But suddenly, the heart beats as if it wants to say, be courageous. Benita looks back on life. In front of her, kilometers of shopping malls stretch out to the dimensions of a town. The underground township. And you really wonder why? People put children in garbage bags and throw them out of windows. The sun laughs about it, and the moon takes on the color of, and the moon takes on the color of, and the moon takes on the color of blood. Солнце над этим смеется, а луна окрашивается в цвет крови. Und da wundert man sich, dass Menschen Kinder in Mülltüten aus Fenstern werfen, die Sonne darüber lacht und der Mond die Farbe des Blutes annimmt. И порою удивляются, что люди, что люди. And you really wonder why? People put children in garbage bags and throw them out of windows. The sun laughs about it, смеется, and the moon takes on the цвет крови, takes on the color of the soleil. Und da wundert man sich, people put children in garbage bags, throw them out of windows. And the moon laughs about it, and the moon takes on the color of blood. Что люди выбрасывают младенцев в мусорных кульках? Солнце takes on the color of blood. And the moon takes on the color of blood. Shop. Entre vin et spiritueux, Benita seule. Qu'est-ce que je vais acheter? Une brique de lait, un peu de fruits pour la journée. Elle cherche dans son anorak. L'argent et les papiers ont disparu. Шкатулка с драгоценностями Эленбергера. На полках представлен вывар. Снаряжение для ежедневных гонок. Шарнирная цепь, звеневая цепь, крюковая цепь. Для дамы подбородковая цепь, усмирительный мундштук. Для господина поводок, оснащение для ягодицы. А также веревка для изнеженных голеностопных суставов. Vereinigte Verkehrsbetriebe werben für Erweiterung am Alex. Gleich einer Lichterkette knüpfen sich Leuchtpunkte zu der geplanten Strecke in Ringform. Wie auf einer Landkarte wächst das Gesicht der Stadt, ein Netz von Linienschnittstellen mit wuchernden Verbindungen. Shop. Between spirits and wine, Benita alone. What shall I buy? A carton of milk? Some fruit as daily provision? She searches in her animal. Money and papers have disappeared. Strumpfbutik, ihr Licht fällt auf Sportstutzen und Häuserstutzen und Häuserhalterschienen, meterweise Halsschienen, meterweise Netz für Stunden, 13 Knebel, Halsfertigkeit im Liegehaft, meterweise Netz für Stunden, komplette Ausstattung für Profis im Spreitgerät, Zentrumwagen, Reitsitz. Ihr Blick fällt auf Sportstrumpf, Kniestrumpf, Stutzen und Häuserkönnen, Knebel, Halsschienen, meterweise Netz für Stunden, Liege, zu zweit, Nesthang, Wagenknie, die komplette Ausstattung, Fliegehang, Nesthang, Wagenknie, die komplette Ausstattung für Profis im Spreitabsitzen und Hangwagen, Klings. Doors, Benita jumps out of the train and stares at the edge of a platform, weighing up the possibility of throwing herself into the gray bedding of the rails. just as you carelessly throw back a shoe into the bargain box. She hangs her head over the edge of the platform. Her neck grows. She lays her ear on the rail. Between the rails lies the usual rubbish, fruit juice cartons, diaphragms, condoms. But suddenly, the heart beats as if it wants to say, "Be courageous." Benita looks back on life. In front of her, kilometers of shopping malls stretch out to the dimensions of a town, the underground township. Zwischen zufallenden Türen springt Benita aus dem Abteil. Sie starrt auf eine Bahnsteigkante, abschätzend die Möglichkeit, sich in die graue Bettung der Gleise zu werfen. So wie man einen Schuh leblos zurück auf den Wühltisch schleudert. Sie hängt den Kopf über die Bahnsteigkante, der Hals wächst, sie legt das Ohr aufs Gleis. Zwischen den Gleisen der übliche Abfall. Doch plötzlich schlägt das Herz. An als. Wolle es sagen nur: Mut, Benita. Schaut ins Leben zurück. Vor ihr erstrecken sich im Ausmaß einer Ortschaft kilometerweite Einkaufsstraßen. Die unterirdische Ladenstadt. Shop. Zwischen Spirituosen und Wein. Benita allein. Was soll ich einkaufen? Eine Tüte Milch, etwas Obst als Tagesproviant? Sie sucht im Anorak. Geld und Papiere sind verschwunden. Ellenbergers Schmuckkästel in den Regalen liegen. Angebote aus Rüstzeug. Fürs tägliche Rennen Fixcard. Kontaktkarte für jedermann. In Plastik gepresst, springt aus dem Schlitz, schneidet in die Handfläche. Quick Card. Contact cards for everyone sealed in plastic pops out of the slot, cuts the hand is injured, she hardly grasps the crutch on just one leg, she walks with shoulder rubbing along the tiled wall. Benita knows the problem with balance resting at the kiosk. Newspaper, a specialist journal for the TV consumer, she meditates through program overview. Fixcard. Kontaktkarte für jedermann, in Plastik gepresst, springt aus dem Schlitz, schneidet in die Handfläche. Die Hand ist verletzt. Bolzenketten, Gliederketten, Hakenketten für sie dagegen. Kinnkette, Kandare für ihn. Zügel. Hinterzeug sowie das Fassband. Sie fasst die Krücke kaum, für verwöhnte Fußgelenke. Auf nur einem Bein, schulterschleift entlang der verkachelten Wand, geht sie, Benita kennt das Problem mit dem Gleichgewicht, zur Rast. Am Kiosk Zeitungen. Fachzeitschrift für den TV-Verbraucher. Sie meditiert. Mittels Programmübersicht für morgen kündigt Gottschalk sein Erscheinen an. In einer Kultur ohne Schatten, in der... For tomorrow, Gottschalk announces his appearance. In a culture without shadows in which our mind is confronted with nothing but emptiness of the room is full, our toe in the third program, in the second dog and mum mum dog spoke on his own. Just like the sun earlier, people of emptiness, the brains of the dead. Hearts still function. Hearts don't give up. Mittels Programmübersicht für morgen kündigt Gottschalk sein Erscheinen an. In einer Kultur ohne Schatten, in der Blumen, zwischen Nylon, Perlon, Dralon, PC-Faser, Orlon, Diolen, Lycra. Fleur. Entre Nylon, Perlon, Dralon, PC-Faser, Orlon, Diolen, Lycra, Benita est accroupie dans le souffle tiède de la bouche d'aération. Un miroir fait grandir l'océan de fleurs. Mais les veines de ses bras sont bouffées, ses moignons tachés de goudron. Elle est assise nue sous l'éclairage au néon, sa peau tannée grise sur tout le corps. Flowers. Blumen. Zwischen Nylon, Perlon, Dralon, PC-Faser, Orlon, Diolen, Lycra. Unser Geist. Nur noch der Leere begegnet. Während der Raum voll ist Arto im dritten und im zweiten Hund. Kann Mama Mama, Hund. Sprach von selbst. So wie früher. Der Sohn. Menschen. Kauert Benita im lauwarmen Wind der Belüftungsanlage. Ein Spiegel. Der Leere die Hirne. Lässt das Blumenmeer wachsen. Sind hin die Herzen. Funktionieren noch. Doch die Adern ihrer Arme sind verätzt. Die Stümpfe mit Teer beschmiert. Nackt sitzt im Neonlicht. Die lederne Haut an. Herzen. Geben nicht auf. Ganzen Körper grau. Flowers. Les yeux dansent between Nylon, Perlon, Dralon, PVC, Orlon, Dylon, Lycra. Benita cowers in the balmy wind of the air conditioning system. Voilà Jérusalem nouvelle. A mirror makes the sea. La l'air d'une île après un incendie de forêt. Et alors on s'étonne. Et on se demande pourquoi. Et on dit que c'est la faute de l'alcool et du soleil. But the arteries in her arms are burned out. The stumps smeared with tar. Naked she sits in the neon light. The leathery skin gray over the whole body. The eyes dance like two yellow marbles behind a green jasper wall. See the new Jerusalem. Looks like an island after a summer forest fire. And you wonder and ask yourself why. And they say, alcohol and sun are to blame. Die Augen tanzen wie zwei gelbe Glaskugeln hinter grüner Jaspismauer. The eyes dance like two yellow marbles behind a green jasper wall. Sieht aus wie eine Insel. See the new Jerusalem. Looks like an island after a summer forest fire. And you wonder and ask yourself why. And they say, alcohol and sun are to blame. Pronto Fot. Apparat ist schussbereit. Im Spiegel Test, Kontrolle. Stimmung wichtig. Lächeln, aber auch die Haltung deiner Augenlider. Ruß auf den Wimpern. Eine schwarze Teerschicht drückt die Brauen runter. Kopfhaar fehlt ganz. Auf dem Hals machen sich Flechten breit. Eitriger Ausschlag fließt aus verkrusteten Ohren. Tropft aufs dünne Kleid. Phlegmatisch lässt sie sich vom Hocker gleiten. Benita kriecht auf allen Vieren. And you wonder and ask yourself why? And they say, alcohol and sun are to blame. Alcohol and sun are to blame. Und da wundert man sich. Und da fragt man warum und da sagt man Alkohol und Sonne seien schuld. And you wonder and ask yourself why. And they say. And you wonder and ask yourself why. And you wonder and ask yourself why. The life of trees is better. A tree feels when the evening draws in and can prepare for the night like a child. Benita kriecht auf allen Vieren. Das Leben der Bäume ist besser. Ein Baum spürt, wenn es Abend wird, Cosmetics. Und kann sich auf die Nacht vorbereiten, wie ein Kind. What is a face? A face comes out of nowhere. Kosmetik. And disappears. Was ist ein Gesicht? Nirvana. Ein Gesicht a face kommt is aus like dem a picture that doesn't stop like und a verschwindet in ein milchiges Nirvana. The time of finite ein Gesicht gleicht einem Bild, what is a face? Das nicht steht wie ein Polaroid, a new one forms. Das den Zeitpunkt endlicher Fixierung vergisst. Instant thought. The camera is ready to shoot in the mirror. Test control. Atmosphere important. Smile, but also the position of your eyelids. Soot on the lashes. A black layer of tar presses the brows down. No hair on the head. On the neck, sores spread out. Pus oozes out of encrusted ears, drips down on the thin dress. Phlegmatically, she lets herself slide off the stool. Benita crawls on all fours. Was ist schon ein Gesicht? Jeder Tag formt ein neues. On a bench, Benita sleeps a medium-sized lightweight without roof or shelter. Whatever that means for my future, I won't let them get me down. Above her on the meter-high display board at 2105, 2106, 2107. Auf einer Bank schläft Benita mittelgroßes Leichtgewicht ohne Obdach, was immer. Das für meine Zukunft heißt, ich lasse mich nicht kleinkriegen über ihr auf der meterhohen Schautafel. Um 21.05, 21.06, 21.07. A company advertises the latest implant for the corpus cavernosum. Corpa cavernosa explode. Cheap implants, just a pneumatic hallucination. Wirbt die Firma für das neueste Schwellkörperimplantat. Schwellkörper explodieren. Billigimplantate, nur eine pneumatische Halluzination. Da verlangt die Aufsicht das gestempelte Kondom, das man anstelle eines Fahrscheins bei sich trägt. Und wie allabendlich am Alex, diese mörderische Metamorphose in irgendetwas, kein Mensch jedenfalls. Vielleicht eine Heilige, das Monster mit der ausgestreckten Hand. Und wieder ausgestreckte Hand und betteln. Supervision requires the stamp condom that you carry instead of a driving license. And as every evening at the Alex, this murderous metamorphosis into something. Not a human being, in any case. Perhaps a saint. The monster with the stretched out hand and another stretched out hand and begging a good day. Ladies and gentlemen, thank you, kindly have a nice day. Und guten Tag, meine Damen, meine Herren, vielen Dank. Good day, ladies and gentlemen, thank you, kindly have a nice day. Guten Tag, meine Damen, meine Herren, good day, ladies and gentlemen. Vielen Dank. Good day, ladies and gentlemen. Einen wunderschönen guten Tag. Good day, ladies and gentlemen, thank you, kindly, und have a nice Tag, day. Good meine day, Damen, ladies and gentlemen, meine thank you, kindly, vielen Dank. Vielen Dank, Tag, einen wunderschönen guten Tag. Good day, ladies and gentlemen. Guten Tag. Thank you, kindly have a nice day. Gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, thank you, kindly. Vielen Dank. Thank you, kindly have a nice day. Vielen Dank, einen wunderschönen guten Tag. And upon seeing a human being, one believes it to be just fantasy. And as if to ban the face, he hurriedly stuffs 40 marks and 50 into the dirty little hand. Vielen Dank. Nothing smaller. Einen wunderschönen guten Tag. Unter dem Angesicht eines Menschen glaubt einer an Einbildung, wie um das Gesicht zu bannen, steckt er heilig 40 Mark und 50 in die kleine schmutzige Pfote. Kleiner ging's nicht. And upon seeing a human being, one believes it to be just fantasy. And as if to ban the face, he hurriedly stuffs 40 marks and 50 into the dirty little hand. Nothing smaller. Nothing smaller. Predigt erledigt. Ab in den Shop, Spirituosen in Dosen. Big Snack. Immerhin, Essen muss auch sein. Folgt Burger Nummer 12 um 22.05. Jetzt wird es Zeit, einen Schlafplatz zu finden. Ey, du Penner, Alter, komm her, ruft sie ihren Hund. Über die Reling gelehnt, taumelt ihr Blick auf einen toten Bahnsteig, den zu beiden Seiten ungesichter Abgrund säumt. À gauche et à droite des piliers d'enfer. Rechts und links steigt. Sie sieht kein Mensch runter die Rolltreppe, also zu Fuß. Elle ne voit personne. Sensoren reagieren nicht. Da wird ihr klar, dass sie soeben ohne Krücke plötzlich. Steht sie still, merkt auf. Peut-être que sa parole. Sie horcht vielleicht. dass er sein Wort auch. D'après Gilles, wie avait-il dit? Benedikta von Arigny folgte dem Ruf ihres Herrn G. Et elle avait suivi. Predigen hatte er gesagt und sie folgte dem Ruf ihres Herrn. Sermon settled. Gepredigen hatte er gesagt und off to the shop. Seine Augen klebten wie zwei Brennlinsen auf ihren tränenden Pupillen. In can, big snack. Must eat something. And so follows burger number 12 at 2205. Now it's time. Gepredigen. To find somewhere to sleep. Hey, you tramp. Und sie hört nicht auf. Come here, old boy. She calls her dog. Auch vor ihrem Richter nicht. Leaning over the railing, letting her gaze wander on the dead platform, the unprotected chasm on either side is lined left and right by steel girders. Da verliert sie fast das Gleichgewicht. Zwischen zufallenden Türen springt Benita aus dem Abteil. Sie steht auf einer Bahnsteigkante. Sie schafft die Möglichkeit, sich in die Gruppe und die Gleise zu werfen. Sie wie man einen Schulbus und auf den Wühltisch schleudert. Sie hebt den Kopf über die Bahnsteigkante, die es ist. Sie legt das Ohr aufs Gleis, zwischen den Gleisen der übliche Abfall. She sees no one coming down the escalator on foot. Therefore the senses don't react. Sie stützt sich gegen einen Stahlträger. She then realizes that she's without the crutch. Elle s'appuie contre un pilier en fer, d'un pilier en fer à l'autre, toujours sur la ligne invisible. Jusqu'à ce qu'elle trébuche, tombe, et avec, и la tête contre, головой, bande, цепь, baiser, поцелуй, communion, communion. Elle ferme les yeux, она закрывает глаза, sans la douleur. Devant les paupières, ça devient noir. Над веками чернее. Le film va commencer. Сейчас начнется фильм. Elle она attend ожидает le jeu des images intérieures. Suddenly, standing still, she notices she hears perhaps that he, Benedicta of Arigny, also followed his word, the calling of her Lord. Go and preach, he said, and she followed the calling of her Lord. Go and preach, he said, and his eyes stuck like to magnifying glasses on her weeping pupils. Go and preach, and she didn't stop before her judge, not until the judge took the axe. Oh dear passion, 8.10.365, say the Bollandists. She almost loses her balance. Von Stahlträger zu Stahlträger, immer auf der unsichtbaren Linie. Then she leans against the steel girders. Bis sie stolpert, stürzt und mit dem. From steel girder to steel girder, always on the invisible line. Schädel gegen Band, Kuss, Kommunion. Until she stumbles. Sie schließt die Augen. Falls and with her skull against stole, kiss, communion. Spürt den Schmerz vor den Lidern, wird es schwarz. She closes her eyes, feels the pain, everything goes black. Gleich beginnt der Film. Soon the film begins. Sie erwartet das innere Bilderspiel. She expects the inner movie show. Da sieht sie Blut. Wie mit dem Messer sind die Lider aufgeschlitzt. Unter den Füßen wächst eine Insel. Schiffe verkehren vor milchigem Horizont. Sie spaziert einen Kreis über Felder, Wiesen, Dörfer, zurück zum Ausgangshafen. An der Anlegestelle ankert ein Dampfer. Auf dem Bug ein Namenszug in wundersamer Schrift. Benedicta entziffert sie. Er tritt ein. Auf defektem Monitor zerfällt das Traumgesicht. Eine Havarie. Stromausfall durch Spannungsschäden. Sie tastet durch den U- und S-Bahnhof. Im Dunkeln gibt ein Schimmer schemenhaft Konturen preis. Umso deutlicher, je näher das ferne Leuchten rückt. Schritt für Schritt führt der Weg über Plateaus durch Aufzüge, Rolltreppen, Treppen, Stufen, ansteigende, abfallende Passagen, wie Kapillargefäße verkettet, bis vor die meterhohe Schautafel. Die Zeit steht still. Und ein roter Mund und sein roter Mund und zwei lose Lippen in der Luft, die mit keinem Blutkreislauf verbunden scheinen. Unter seinen Lippen läuft ein Schriftband. A flame still burns between us. Il brûle encore une flamme entre les chogaris. We are only receptacles for the fire. A flame still burns between us. We are only receptacles for the fire. A flame still burns between us. We are only receptacles for the fire. She sees blood, as if with a knife her eyelids are slit open under the feet. An island grows, ships sail on a milky horizon. She walks in a circle. Over fields, meadows, villages back to the home port. At the quay, a steamer lies at anchor, a name on the bow in wonderful writing. Benedicta, she deciphers. He enters, floods light into the darkness. Of the unconscious space, their hands touch. The hands don't let go. The arms grow longer and longer, whilst the light decays. The gaze feels its way around, grasps a shadow. Without contours, naturally. An der Anlegestelle ankert ein Dampfer. Auf dem Bug ein Namenszug in wundersamer Schrift. Benedicta entziffert sie. The light of the moon is tranquil. The silence of the woods er makes dark nights. Transparent, but would it really be possible that the spinal marrow, like a worm, Die Hände lösen sich nicht. Die Arme wachsen, werden länger während. Das Licht verwest, tastet. Der Blick fasst einen Schatten, ohne Umriss natürlich. Das Licht des Mondes ist still. It smells of roses and lavender and wax like a tomb, greedily. Durchsichtig, aber wäre es wirklich. Und wahrhaftig. Möglich, dass sich das Rückenmark wie ein Wurm durch eine Wirbelsäule es riecht. Nach Rosen, Lavendel und Wachs. And oh, what ringing of bells. It must be like this. When the rotation of the stars sounds, when in the end the strength of the planets speaks. Wie in einer Gruft gierig. In this heart frequency like simulated landscape. Inhaliert sie den süßen Duft und oh. On a defective monitor the dream face crumbles. An accident. Was für Töne, Glockentöne so, muss es sein, wenn sich. Power failure due to stress damage, she feels her way through the underground station. Das Drehspiel der Sterne verlautet. In the dark, a shimmer of light. Wenn am Ende die Kraft der Planeten throws hazy contours, clearer as the distant light. In dieser Herzfrequenz wie eine simulierte Landschaft. Gets nearer step by step. The way leads over plateaus via lifts, escalators, stairs, steps, passages. Auf defektem Monitor zerfällt das Traumgesicht. Eine Havarie, Stromausfall durch Spannungsschäden. Sie tastet durch den U- und S-Bahnhof im Dunkeln. Gibt ein Schimmer schemenhaft Konturen. Preis umso deutlicher je näher. Das ferne Leuchten rückt Schritt für Schritt. Führt der Weg über Plateaus, durch Aufzüge, Rolltreppen, Treppen, Stufen, right up to Ansteigen, abfallende Passagen, wie Kapillargefäße verkettet bis time stands still. A red mouth and his red mouth and two lips hovering in the air, apparently not linked to any circulatory system, appear. Under his lips run words. A flame still burns between us. Il brûle encore une flamme entre les chogaris. We are only receptacles for the fire. Vor dem Meterhohe Schautafel, die Zeit steht still und ein roter Mund und sein roter Mund und zwei lose Lippen in der Luft, die mit keinem Blutkreislauf verbunden scheinen. Unter seinen Lippen läuft ein Schriftband. We are only receptacles for the fire. Luftfässer für das Feuer. Noch brennt eine Flamme zwischen uns. Wir sind Gefäße für das Feuer. A flame still burns between us. We are only receptacles for the fire. A flame still burns between us. Wir sind nur Gefäße. Doch das Bild bricht zusammen. But the image disintegrates, disintegrates, disintegrates. Wieder beginnt der Verkehrsbetrieb. Mattes Licht schluckt ihren Schatten. Pale light swallows her shadow, the ceiling of the tunnel. Die Decke des Schachtgrabes drückt das Herz. Grave presses down the heart beating fear. Presst Angst. As sleep flows, flows, flows. As sleep flows. Dass der Schlaf aus den Augen fließt. From the eyes she hasn't Seit Nächten schläft sie nicht. And undefined sadness. Unbestimmte Trauer. Burrows into Gräbt her sich heart, in ihr Herz. The beats on with relative. Das relativ. Indifference. Gleichgültig difference. Schlägt. In ihrem Horoskop in zum Tage steht, today, achten Sie auf Ihre said, Gesundheit. Pay attention to your health. Nach schwebendem Halbschlaf war sie After hovering in semi-slumber, she morgens awoke zwischen Treppen aufgewacht. Morning between, morning between, das Leben morning between hängt stairs, an seidenem Faden, light hanging spürt on Benita. A silken thread. Benita feels a heavy weight. Ein Schwergewicht, the woman, die Frau. Lying down on die the bench auf eine to Bank sleep. Zum Schlafen hey, tramp, liegt. Hey, you tramp, hey, du Penner, you tramp. Alter, komm her, oh boy, ruft sie den calls Hund, den dog, sie nicht hat. Über ihr auf der meterhohen Schautafel meter um 005-006-007 bietet ein Bestattungsunternehmen seinen Service an. Offer their services. Seit über 60 Jahren for over 60 Bestattungsregelung years. Zu Lebzeiten, Hausbesuch auf Wunsch. Living house calls made upon request. Da steigt ihr schwereloser Körper auf zum Alexanderplatz. As her weightless body rises above the Alexander Square. Anstelle eines Platzes schneiden sich am Alexanderplatz. Alors son corps s'entraîne vers l'Alexanderplatz. 280 Schnellstraßen im Herzen der Stadt. Das Herz der Stadt. 280 быстрых улиц. Instead of a square. 280 expressways intersect. Verklappt den Verkehr. Сердце города. At the Alexander Square in the heart of the city. The heart of the city. Wolkenhaft verdunkelt, Flugverkehr den Himmel. Comes the traffic. Sur le ventre de la tornade. Auf dem Bauch des Tornados. Like clouds, the air. Traffic darkens the sky. На животе торнадо. Le visage du crucifix. Das Gesicht. On the tornado's belly. Лицо распятого. The face of the crucified one. Benedicta, ruft er. He calls Benedicta. Alex. Text Simone Schneider. Stimmen: Reg E. Gaines, Edith Adam, Tracy Morris, Carola Renier und Shenya Yan. Gitarre: Derek Bailey und Lars vom Mars. Cello: Ernst Reiseger. Klavier: Stefan Hart. Übersetzungen: Bernard Lortolari, David Glyn Pindar und Valerie Scherstianoy. Mitarbeit und Recherchen: Karl Bruckmeier, Bernhard Jugel und Simone Schneider. Aufnahme und Mitarbeit am Arrangement: Bernhard Voss. Schnitt und Mischung: Bernhard Voss und Stefan Hart. Regieassistenz: Sabine Lüders und Christine Nagel. Konzeption: Herbert Kapfer und Stefan Hart. Komposition und Regie: Stefan Hart. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Deutschlandradio Berlin 1995. Redaktion: Herbert Kapfer. Am kommenden Dienstag, dem 11. Juni, senden wir zur Hörspielzeit auf Radio Bremen 2 Ball und Radioball, zwei Hörtexte von Ferdinand Kriewit, und leisten damit unseren Beitrag zur bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft in England.